Nun erzähle ich euch die Legende vom König Purzelbaum. Ist der König Purzelbaum in einen Wald gegangen? Sieht er ein Vogelnest in einem Baum, aber die Vögel sind nicht da, nur die Eier. Denkt sich der König Purzelbaum, esse ich die Eier oder brüte ich sie aus? Essen mag er sie nicht. Setzt er sich auf das Nest und brütet die Eier aus. Schlüpft aus dem ersten eine schöne Maid. Sagt der König Purzelbaum, dich mag ich da nicht haben, du bist mir zu groß. Schmeißt er die Maid aus dem Nest. Schlüpft aus dem zweiten Ei eine Sau, sagt der König Purzelbaum. Dich mag ich nicht haben, du bist mir zu fett. Stößt er die Sau aus dem Nest, dass sie drauffällt auf die schöne Maid. Schlüpft aus dem dritten Ei ein alter Mann, ganz nackig, und haut dem König Purzelbaum eins auf die Nase, dass er hinten über raus aus dem Nest fällt und drauf auf die Sau. Ist die Sau davongerannt mit dem König Purzelbaum auf dem Rücken, aber das schöne Mädchen ist wieder ins Nest hinaufgekraxelt und hat den nackigen alten Mann geheiratet. Kommt der König Purzelbaum auf der Sau in die Stadt geritten, sagen alle, wer ist das da auf der Sau? Ich bin der König Purzelbaum, euer Herr. Wenn du unser Herr bist, dann sag uns, was wir zu tun haben. Sagt der König Purzelbaum, ihr sollt alle Erbsen essen. Haben sie Erbsen gegessen, wie er es befohlen hat, 3 ganze Monate lang, bis sie alle hin waren. Ist der König Purzelbaum weitergeritten auf seiner Sau. Kommt er in eine andere Stadt, sagen die Leute, wer ist das da auf der Sau? Sagt er, ich bin der König Purzelbaum, euer Herr. Wenn du unser Herr bist, sagen sie, dann sag uns, was wir zu tun haben. Sagt der König Purzelbaum, ihr sollt alle Erbsen essen. Aber wenn wir Erbsen essen, werden wir alle hin, sagen sie. Dann werdet ihr eben hin, sagt der König Purzelbaum. Haben sie Erbsen gegessen, bis sie alle hin waren. Ist der König Purzelbaum weitergeritten auf seiner Sau? Hat die Sau einen Furz gelassen? Da ist der König Purzelbaum zornig geworden und hat die Sau erschlagen und in den Sumpf geschmissen. War der König Purzelbaum jetzt ganz allein? Erschieße ich mich jetzt oder hänge ich mich auf? Hat er aber kein Gewehr gehabt und keinen Strick? Hat der König Purzelbaum die Sau aus dem Sumpf gezogen und sie geprügelt mit einem Stock und geschrien, »Leb, du Sau! Renn, du Sau!« Ist die Sau aber nicht wieder lebendig geworden. Ist ein Wandersmann vorbeigekommen, hat gesagt, »Wer bist du? Was schlägst du die Sau da? Die ist doch tot und stinkt schon!« Hat der König Purzelbaum seinen Stock genommen und den Wandersmann geschlagen. »Ich schlag die Sau, weil sie mich nicht tragen will, aber jetzt wirst du mich tragen!« Und ist der König Purzelbaum dem Wandersmann auf den Rücken gesprungen und ist auf ihm weitergeritten. Ist der König Purzelbaum zu einem Schloss gekommen, da war eine Hochzeit. Hat der König Purzelbaum seinen Wandersmann in den Stall gebracht und gesagt, bindet ihn an und gebt ihm Hafer zu fressen, und ist in den Saal gegangen, wo die Hochzeit war. Schreit der König Purzelbaum, nicht heiraten, erst will ich die Braut küssen. und geht hin und küsst die Braut. »Die küsst gut«, sagt der König Purzelbaum, »die heirate ich«, und hat dem Bräutigam einen Tritt in den Arsch gegeben und hat selber die Braut geheiratet. Wie sie aber mit ihm ins Brautgemach geht und mit ihm die Sache machen will, hat er gesagt, »Ach was, andere küssen genauso gut«, und hat ihr einen Tritt in den Arsch gegeben und ist gegangen. Hat die Braut ihm nachgeschrien, »Ach, König Purzelbaum, verlass mich nicht, soll ich denn als Jungfrau sterben?« Schreit er zurück, »In 30 Jahren komm ich wieder, wenn du dann noch Jungfrau bist, nehm ich dich.« Hat der König Purzelbaum seinen Wandersmann aus dem Stall geholt und ist weitergeritten auf ihm bis zum Markt. Hat er einen Karren gesehen auf dem Markt und einen Hund und eine Ziege? Hat er den Mann eingetauscht gegen den Karren und ein Pferd? Hat er das Pferd eingetauscht gegen den Hund und ein Kalb? Hat er das Kalb eingetauscht gegen die Ziege und einen Hahn? Jetzt hat er den Hund und die Ziege und den Karren gehabt. Hat der König Purzelbaum den Hund und die Ziege vor den Karren gespannt und sich hineingelegt in den Karren und ist weitergezogen. Aber der Hahn ist der Ziege auf dem Kopf gesessen und hat geschrien. Ist der König Purzelbaum an ein Kloster gekommen, da waren fromme Nonnen darin. Hat er den Karren angebunden ans Tor und ist hineinmarschiert, wo die Nonnen am Beten waren. Ach, schreien die Nonnen, der Teufel ist in unser Haus gedrungen. Aber der König Purzelbaum schreit, ich bin ein anderer. Ich bin der König Purzelbaum, euer Herr. Wenn du unser Herr bist, dann sag uns, was wir zu tun haben. Ihr sollt eure Kutten über den Hintern aufheben und alle auf einen Haufen scheißen. Da haben sie ihre Kutten aufgehoben und alle auf einen Haufen geschissen, dass es rauchte. Jetzt seid ihr frei, sagt der König Purzelbaum, macht, was ihr wollt, und ist von dannen gezogen mit seinem Gefährt. Da haben die Nonnen jeden Tag ihre Kutten aufgehoben und auf einen Haufen geschissen, und dann sind sie wieder zum Beten gegangen, denn was anderes hatten sie nicht gelernt. Von dem Haufen aber ist der Gestank immer größer geworden, dass es nicht zum Aushalten war, und sie haben weiter auf den Haufen geschissen, bis sie alle hingeworden sind. Der König Purzelbaum aber ist weitergefahren in seinem Karren und hat geschlafen, und der Hund hat nach links gezogen und die Ziege nach rechts, und der Hahn ist der Ziege auf dem Kopf gesessen und hat geschrien. Kommt der König Purzelbaum in ein Land, da sie grad den Weizen sehen. Sagt der König Purzelbaum, was tut ihr? Wir sehen den Weizen. Ihr seid Idioten. Seht Weizen, wo ihr an einem Halm 20 Körnlein haben werdet. Kühe müsst ihr sehen, dass ihr an einem Halm 20 Kühe habt. Sollen wir wirklich? Ich bin der König Purzelbaum, euer Herr, ich befehl's. Haben sie ihre Kühe eingegraben statt des Weizens, dass nur die Schwänze herausgeschaut haben. Und haben die Viecher entsetzlich gemut und geschrien, bevor dass sie umgestanden sind. Kommt der Herbst, waren die Kuhschwänze verfault und sind daran keine Ehren gewachsen. Sind die Leute zum König Purzelbaum gekommen, haben gejammert, die Kühe sind nicht gediehen und Weizen haben wir nicht gesät. Wenn der Winter kommt, werden wir alle hinwerden. Mir soll's recht sein, sagt der König Purzelbaum, werdet ihr eben hin. Und ist weitergezogen mit seinem Gefährt. Und der Hund hat nach links gezogen und die Ziege nach rechts. Und der Hahn ist der Ziege auf dem Kopf gesessen und hat geschrien. So sind sie in die Gegend gekommen, wo das Land ans Wasser stößt. Da haben die Leute gesagt, Wer ist das, der da auf seinem Karren schläft? Und der Hund sieht nach links und die Ziege nach rechts. Und der Hahn sitzt der Ziege auf dem Kopf und schreit. Da sagt er, ich bin der König Purzelbaum, euer Herr. Wenn du unser Herr bist, dann sag uns, was wir zu tun haben. Da sagt der König Purzelbaum, da zwischen dem Wasser und dem Land, da sollt ihr mir ein Schloss herbauen. Es ist aber kein Platz da zwischen dem Wasser und dem Land, sagen sie. Da hat der König Purzelbaum sie mit dem Stock geschlagen und geschrien, dann macht eben Platz, schiebt das Wasser hinaus oder zieht das Land herein, mir doch egal, da will ich mein Schloss haben und da will ich regieren, bis ihr alle hingeworden seid. Da haben sie geschoben und gezogen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Was immer sie gemacht haben, ist das Wasser doch immer ans Land gestoßen oder das Land ans Wasser und war einfach kein Platz dazwischen. Sagt der König Purzelbaum, regiere ich euch oder regiere ich euch nicht, hin werdet ihr doch alle miteinander, und ist weitergezogen mit seinem Gefährt. Und sie haben das Wasser geschoben und das Land gezogen, bis sie alle hingeworden sind. Ist der König Purzelbaum an eine hohe Schule gekommen? Sitzen da die Gelehrten mit ihren weißen Bärten und verkünden, wer einem Hund das Geigenspiel lehrt, der soll unser Meister sein. Sagt der König Purzelbaum, da ist mein Hund, zeigt ihm die Geige. Haben sie dem Hund die Geige gebracht? Nimmt der König Purzelbaum seinen Stock und prügelt den Hund. Da, spiel Geige, du Hund! Hat der Hund nur gejault und gewinselt. Nicht singen, Geige spielen sollst du! Und hat den Hund geprügelt 3 Tage lang. Ist der Hund hingeworden. Sagt der König Purzelbaum, noch 1 Tag, dann hätte er's gekonnt. Ei ja, sagen die Gelehrten, noch 1 Tag, dann hätte er's gekonnt. Er ist bloß zu früh hingeworden, der Hund. Und haben den König Purzelbaum zu ihrem Meister gemacht und ihm den Doktorhut aufgesetzt. Aber der König Purzelbaum hat der Ziege den Doktorhut auf die Hörner gespießt und ist weitergezogen und hat den Hahn vor den Karren gespannt statt dem Hund und hat deren umziehen müssen neben der Ziege. Kommt der König Purzelbaum wieder in eine Stadt. Wer ist der, der sich in dem Karren fletzt mit dem räudigen Hahn und der syphilitischen Ziege davor? Ich bin der König Purzelbaum, euer Herr. Du bist nicht unser Herr. Unser Herr ist der König Arschgesicht. Der sagt uns, was wir zu tun haben. Und was sagt er euch? Dass wir Erbsen fressen sollen. Da werdet ihr hinwerden davon, sagt der König Purzelbaum. Das wissen wir, sagen sie. Haben sie den König Purzelbaum gefangen genommen, haben ihn vor den König Arschgesicht gebracht und ihn verklagt. Der da hat gesagt, er ist unser Herr. Er hat uns das Erbsenfressen geheißen. Wer ist der? Fragt der König Arschgesicht. Ich bin doch dein Bruder, der König Purzelbaum. Schlagt ihn ans Kreuz, dass er hin wird, sagt der König Arschgesicht. Ich bin der, der euch sagt, ihr sollt Erbsen fressen. Haben sie ihn ans Kreuz geschlagen, dass er hin wird. Ist der König Purzelbaum da gehangen und ist nicht hingeworden? Warum wirst du nicht hin, haben sie ihn gefragt, werd endlich hin, und haben ihn mit Steinen geschmissen, dass er hin wird. Hat sie der König Purzelbaum angepisst vom Kreuz herunter, hat gesagt, ich bin der König Purzelbaum, ich werd hin, wann ich will, und hat so viel gepisst, dass sie alle ersoffen sind und hingeworden sind. Ist der König Arschgesicht hinausgegangen zu der Stätte, da wo die Gekreuzigten hinwerden? Was hängst du da und wirst nicht hin? Ich werd hin, wann ich will. Und hat ihn angepisst von oben bis unten, dass er hingeworden ist. Ist der König Purzelbaum da am Kreuz gehangen, Jahr und Tag? War keiner da, der ihm Wasser gereicht hätte, dass er pissen kann? Rund um ihn die Gekreuzigten sind alle längst hingewesen und waren voller Fliegen und haben zum Himmel gestunken. Und war alles wüst und leer unter der heißen Sonne. Und der König Purzelbaum ist nicht hingeworden, ist am Kreuz gehangen und hat nach den Fliegen geschnappt und sie gefressen. Ist eines Tages ein Fuchs gekommen auf der Suche nach Aas und hat sich am Kreuz gerieben, weil ihn die Räude geplagt hat. Ist das Kreuz umgefallen, weil es schon morsch war und drauf auf den Fuchs, dass er gleich hin war. Und der König Purzelbaum ist da gelegen auf seinem Bauch, das Kreuz auf dem Rücken. Der kommt mir grad recht, sagt der König Purzelbaum und frisst den Fuchs mit seinem Maul. Ist er da gelegen Jahr und Tag in Regen und Sonnenschein, bis das Kreuz ganz morsch war und hat die Würmer und Ameisen gefressen, die ihm zum Maul hingekrochen sind. Und nach Jahr und Tag steht er auf und schüttelt die Splitter von sich und die Späne und sagt, siehe, ich bin auferstanden. Ist der König Purzelbaum gegangen, Menschen zu suchen. War aber alles wüst und leer, die Städte, die Dörfer, die Weiler. Alle waren sie hingeworden, weil keiner da war, ihnen zu sagen, was sie zu tun hatten. Da hat sich der König Purzelbaum hingesetzt und hat gestunken.